Vorweg, ja, es gibt in Blau ist eine warme Farbe eine sehr lange Sexszene zwischen Adele und Emma, voller Leidenschaft und sehr explizit. Doch mit skandalösem oder gar pornografischem hat das nichts zu tun. Denn das Körperliche wie das Sinnliche wie das Sexuelle, alles fügt diese Liebesgeschichte erst zusammen. Ça reflète beaucoup de choses de toi et même dans ta sexualité t'évolues et t'apprends. Sex ist wichtig in einer leidenschaftlichen Beziehung, sagt Adele Exarchopoulos. Abdelatif Kechis Zugang war genauso wie bei den Ess- oder Schulszenen. Das Körperliche zwischen ihnen muss gezeigt werden. Es ist nämlich, als ob sie sich fressen wollen, sagt Adele Exarchopoulos mit Léa Seydoux zusammen, die wunderbaren Hauptdarstellerin von Blau ist eine warme Farbe. Am Anfang ist Adele Schülerin, am Ende eine erwachsene vom Leben, / Lieben, reif gewordene Frau. Dazwischen liegt eine impulsive Achterbahnfahrt der Gefühle, der Leidenschaften, des Lernens, der Welterfahrung. Adele, aus einfachen Verhältnissen stammend, hat den ersten Sex mit einem Jungen, aber ihrem Vertrauten in der Schule erzählt sie von ihrer Unsicherheit. Ich hab's Gefühl, ich täusche nur vor. Ich täusche alles nur vor. Also wenn du dich in so einen Zustand versetzt, weißt du? Nein, es liegt an mir. Er ist prima. Er ist nicht das Problem. Es liegt an mir. Mir fehlt was. Warum? Dafür muss es doch irgendwie einen Grund geben. Warum ist bald klar, als Adele auf der Straße an der Frau mit den blauen Haaren vorbeigeht, die eine andere Frau umarmt? In einer Schwulen- und Lesbenbar lernt sie Emma kennen. Sie ist Adeles große Liebe. Emma, Künstlerin, Adele, noch Schülerin. Wie? Ich wollte wissen, wie alt warst du, als was denn? Du das erste Mal ein Würstchen probiert hab? Ein Mädchen probiert hast. Ein Mädchen probiert? Geküsst? Oder probiert? Geküsst. Fürs Erste. Dann sehen wir weiter. Abdelatif Kechiche, vor gut 5 Jahren bekannt geworden durch seinen Film Couscous mit Fisch, inszeniert Blau ist eine warme Farbe als eine Ode an die Sinnlichkeit in allen vorstellbaren Tönen. Körper, Emotion, Liebe, Wut, Sex, Essen, nichts ist ausgeblendet. Im Zentrum Adeles Reise. Am Anfang, egal ob sie sich Schokolade in den Mund stopft, Spaghetti futtert, küsst, sich selbst befriedigt oder später beim Sex mit Emma, sie schlingt alles, das ganze Leben wie in sich hinein. So ist auch die Kamera von Abdelatif Kechiche. Sie scheint Adele sozusagen aufzusaugen, was mitunter eine irritierende Intensität erzeugt mit all diesen Nahaufnahmen. Dann springt Blau ist eine warme Farbe wieder zurück zu Adeles Versuchen beispielsweise, ihre lesbische Beziehung zu Emma geheim zu halten. Gib's doch einfach zu, gib's zu. Ich geb doch nicht etwas zu, was ich nicht bin. Was soll der Schwachsinn? Adele lebt mit Emma zusammen, ist inzwischen engagierte Grundschullehrerin. Emma hingegen will ihre Karriere als Malerin vorantreiben. Bald kann die Liebe, die bildungsbürgerlichen Unterschiede zwischen der Frau aus den einfachen Verhältnissen und der Künstlerin nicht mehr überdecken. Kommunikationsprobleme, Nichtverständnis, Alltag einer Beziehung, ob zwischen Mann und Frau oder hier zwischen Frau und Frau. Du verschwindest! Du verschwindest von hier! Es tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Er bedeutet mir nichts. Verschwinde aus meinem Leben! Hau ab! Ich liebe dich, nur dich! Ich kann nicht gehen! Was soll ich denn tun? Wo soll du verschwindest! Hau ab! Später, nach Monaten des Trennungsschmerzes, geht Adele noch einmal auf eine Vernissage von Emma. Sie ist da nur ein Fremdkörper. Das letzte Bild zeigt die nun Erwachsene, wie sie eine Straße entlang geht. Wir sehen das von hinten. Im Rhythmus dieses Bildes liegt Melancholie, Vergänglichkeit, Abschied. Ein neuer Aufbruch ist nicht in Sicht, aber vielleicht bald. Nach den Auszeichnungen für Blau ist eine warme Farbe auf den Filmfestspielen in Cannes beschwerte sich das Team von Abdelatif Kechiche über die Bedingungen der Dreharbeiten. Léa Seydoux und Adele Exarchopoulos wollen, wie sie verlautbaren, nie wieder mit diesem Regisseur arbeiten. Er hätte sie ausgenutzt. Inzwischen heizt Léa Seydoux die Medienmühle mit ihrer Angst an, dass die Sexszenen im Film hätten pornografisch werden können. Man beachte den Konjunktiv. Kechiche hingegen fühlte seinen Film verunglimpft und wollte ihn sogar nicht herausbringen. Realistisch gesprochen wird uns das alles nicht interessieren, wenn wir uns von unserem Kinosessel aus quasi in Komplizenschaft mit dem Kamerablick auf diese impulsive, sehr, sehr schöne Geschichte stürzen. Fast 3 Stunden ist Abdelatif Kechiches Film lang, 179 Minuten. Wie kurz kann einem so eine Zeit erscheinen, wenn einer dabei so betörend erzählt.